In allen Dingen danke ich Gott, auch wenn ich nicht verstehe. Mein Herz wählt ihm zu vertrauen, denn seine Treue versagt nie. Ich bin dankbar von ganzem Herzen für deine Liebe und deine Güte. Ich bin dankbar, mein Herr, für immer werde ich dich preisen. Ich betrete dein Haus mit Lobpreis, mit Danksagung und Gesang.